Flüchtet, ihr Benjaminiten, aus Jerusalem und in Tekoa stoßt in die Trompete und über Beth-Kerem richtet ein Zeichen auf, denn Unheil droht von Norden her und gewaltige Zerstörung. Die holde und verzärtelte, ich vertilge die Tochter Zion, es kommen Hirten zu ihr mit ihren Herden, schlagen rings um sie her ihre Zelte auf, weiden ein jeder seinen Bereich ab. Weiht euch zum Kampfe wider sie. Auf, dass wir noch am Mittag heranrücken. O weh! Schon neigt sich der Tag, lang strecken sich die abendlichen Schatten. Auf, dass wir des Nachts heranrücken und ihre Paläste zerstören. Denn also spricht Jahwe der Heerscharen, fällt ihre Bäume und schüttet einen Wall wider Jerusalem auf. Das ist die Stadt, an der Strafe vollzogen wird. Allenthalben herrscht in ihr Vergewaltigung. Wie die Zisterne ihr Wasser frisch erhält, also hält auch sie ihre Bosheit frisch, Gewalzet und Unterdrückung wird laut in ihr, vor meinem Angesichte winnt immer da Leid und Misshandlung. Lass dich warnen, Jerusalem, damit sich meine Seele nicht von dir losreiße, auf dass ich dich nicht zur Wüste mache, zu einem Lande, das nicht mehr bewohnt ist. So spricht Jahwe der Heerscharen, gründliche Nachlese wie am Weinstocke wird man am Überreste Israels halten, indem man immer wieder dem Winzer gleich die Hand nach den Ranken ausstreckt. Doch zu wem soll ich reden und warnen Zeugnis geben, dass sie hören? Ist doch ihr Ohr mit einer Vorhaut bedeckt, so dass sie nicht aufzumerken vermögen. Ja, das Wort Jahwes ist ihnen zum Gespötte geworden, sie haben kein Gefallen daran. Doch von der Zornglut Jahwes bin ich angefüllt, umsonst mühe ich mich ab, sie zurückzuhalten. So gieße sie denn aus über das Kind auf der Gasse und über den Kreis der Jünglinge insgesamt, denn sowohl Mann als Weib sollen ergriffen werden, der Greis samt dem Hochbetagten. Ihre Häuser aber sollen an andere übergehen, Felder und Weiber zumal, denn ich strecke meine Hand aus wider die Bewohner des Landes, ist der Spruch Jahwes. Denn vom Jüngsten bis zum Ältesten trachten sie allesamt nach Gewinn, und Propheten sowohl wie Priester verüben allesamt Lug und Trug. Den Schaden meines Volks aber möchten sie auf schnellfertige Weise heilen, indem sie rufen, Heil! Heil! Wo doch kein Heil ist. Schämen werden sie sich müssen, dass sie Gräuel verübt haben, indes, es gibt für sie kein Erröten mehr, noch wissen sie mehr, was sich schämen heißt. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, wenn die Zeit ihrer Heimsuchung kommt, werden sie straucheln, spricht Jahwe. Also sprach Jahwe, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden, die man in der Urzeit gewandelt, welches der Weg zum Glücke sei, und geht ihn, dass ihr Ruhe für eure Seele findet. Sie aber sprachen, wir mögen ihn nicht gehen. Dann stellte ich Wächter gegen euch auf, merkt auf den Schall der Trompete. Sie aber sprachen, wir mögen nicht aufmerken. Darum so hört, ihr Völker, und erkenne, Gemeinde, was in ihnen ist. Höre, Erde, nun bringe ich Unheil über dieses Volk, die Frucht ihrer Anschläge, denn auf meine Worte haben sie nicht gemerkt und meine Weisung, die verwarfen sie. Was soll mir denn da Weihrauch, der aus Saba kommt, und das köstliche Zimtrohr aus fernem Lande? Eure Brandopfer gereichen mir nicht zum Wohlgefallen, noch sind mir eure Schlachtopfer angenehm. Darum spricht Jahwe also, fürwahr, ich will diesem Volke Anstöße in den Weg legen, dass Väter und Söhne miteinander darüber straucheln, ein Nachbar mit dem anderen umkomme. So spricht Jahwe, schon kommt ein Volk vom Nordlande her, und eine große Nation erhebt sich vom äußersten Winkel der Erde. Bogen und Wurfspieß führen sie, grausam sind sie und üben kein Erbarmen, ihr Lärmen tost dem Meere gleich und auf Rossen reiten sie, gerüstet wie ein Kriegsmann zum Kampfe wider dich, Tochter Zion. Wir haben die Kunde von ihm vernommen, schlaff sind unsere Hände, Angst hat uns erfasst, zittern wie eine Gebärende. Geh ja nicht hinaus ins Freie und wandere nicht auf der Landstraße, denn ein Schwert hat der Feind. Grauen ringsum. O mein Volk, umgurte dich mit einem Trauergewand und wälze dich in der Asche, veranstalte eine Trauer wie um den einzigen Sohn, bitterste Klage, denn gar plötzlich wird dich der Verwüster überfallen. Zum Prüfer habe ich dich bestellt für mein Volk, dass du ihr Verhalten kennenlernest und prüfest, allesamt sind sie Erzempörer, Verleumdungssüchtige, nur Kupfer und Eisen, allesamt sind sie Verderber. Es schnaubte der Blasebalg, vom Feuer sollte das Blei verzehrt werden, doch umsonst hat man geschmolzen und geschmolzen, aber die Schlechten ließen sich nicht abscheiden. Verworfenes Silber, nennt man sie, denn Jahwe hat sie verworfen.